Top 5. Han Solo. Ich bin Captain des rasenden Falken. Zwischen diesem ersten Auftritt 1977, Krieg der Sterne, und dann 2015 in Star Wars, das Erwachen der Macht. Chewie, wir sind zu Hause. Sie sind Han Solo. Der war ich früher mal. Dazwischen liegen 38 Jahre, eine Menge mehr als Han Solo und eine Karriere mit großen Höhen und ein paar Niederungen. Platz 5. Krieg der Sterne von George Lucas, 1977. Es war natürlich das Rotzfreche, das Harrison Ford mit diesem ersten Auftritt 77 von der ersten Sekunde an ausstrahlte, unverschämt, sich selbst nie ganz ernst nehmend. Haben Sie noch nie vom rasenden Falken gehört? Sollte ich das? Bei all diesem Gequatsche über die Macht, die immer mit uns ist, war Harrison Ford als Mann der Praxis notwendiges Gegengewicht zur Star Wars-Spiritologie. Prinzessin Leia war bald, noch nicht hier, aber bald hin und weg von diesem Freibeuter des Universums. Hören Sie, von jetzt an tun Sie, was ich Ihnen sage, okay? Hören Sie, Hochwohlgeboren, eins wollen wir doch mal klarstellen. Ich nehme nur von einem Menschen Befehle entgegen, von mir. Der Macho-Westerner im All. Das war eine solide Grundlage für die Harrison-Ford-Karriere, die Platz 4 sich kurz danach 1981 als Rüstzeug für eine weitere Ikone der Popkultur herausstellte. Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes von Steven Spielberg. Grinsen, Angst vor Schlangen, Lederjacke, Fedora-Hut und die unglaublichsten Abenteuer bei der Suche nach Bundeslade oder Heiligem Gral. Übrigens schon bei Han Solo in Star Wars fiel Harrison Fords Narbe am Kinn auf, die er sich bei einem Autounfall zugezogen hatte. In Indiana Jones und der letzte Kreuzzug erfährt Harrison Fords Markenzeichen seine Fiktionalisierung. Der junge Indy knallt sich nämlich die Nilpferdpeitsche selbst ans Kinn. Platz 3. Air Force One von Wolfgang Petersen, 1997. Catherine, wir wissen, wohin das führt. Wir dürfen auf deren Forderung nicht eingehen. Han Solo und Indiana Jones schufen das Fundament. Und bald zählte Harrison Ford zur Riege der kommerziell erfolgreichsten Schauspieler. Wozu natürlich auch die Filme beitrugen, die nur auszuhalten waren aufgrund eines Sympathiebonus, den der Mann aus Chicago, Illinois, über die Jahre erarbeitet hatte. Also, Harrison Ford gab für Wolfgang Petersen einen US-Präsidenten, dessen Air Force One von einem Terroristen alias Gary Oldman gekapert wird. Doch Harrison Ford erweist sich als fulminanter Action-Präsident, der den bösen Buben in der Luft die Leviten liest, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir werden nicht verhandeln. Wir werden nicht mehr die Augen verschließen und wir werden auch keine Angst mehr haben. Und wenn sie ums Leben kommen? Catherine, wir müssen unsere Pflicht tun, koste es, was es wolle. Wahrer Dumpfbacken-Patriotismus, verpackt in Harrison Fords frechem Grinsen und wahlweise seiner leidenden Miene. Ein paar böse Ausrutscher wie diesen kann Ford in seiner Filmografie durchaus verbuchen. Aber er kann auch Charakter. Platz 2. Der einzige Zeuge von Peter Weir. 1985. Und zwar sehr überzeugend, wenn er nichts anderes tut, als zu schauen. Wie er beispielsweise die nackte Amish-Frau Rachel Kelly McGillis anschaut, während die sich wäscht. Das Begehren ist entfacht, aber der Detective, der in der Amish-Gemeinde verdeckt ermittelt, darf ihm nicht nachgehen. Eine wunderbar erotische Szene, nur Blicke. Wobei der Ex-Tischler Harrison Ford hier, der einzige Zeuge, Sie können tischlern? Ja. Auch mal fachgerecht den Hobel ansetzen darf. Ich habe ihm Limonade gebracht. Wenn er dann die Limonade in einem Zug runterkippt, ist das ebenfalls pure Erotik. Zeigt uns der Blick der Amish-Frau, wie das Getränk in sein Hemd läuft und über die Narbe am Kinn. Platz 1. Blade Runner von Ridley Scott, 1982. Meisterhaft. Genauso ohne Worte wie der begehrende Blick bei Peter Weir ist eine der letzten Szenen in Blade Runner, wenn der Replikant stirbt, auf den der Replikantenjäger Rick Deckard alias Harrison Ford Jagd gemacht hatte. Doch Roy, Rutger Hauer spielt ihn, rettet seinen Verfolger vor dem Absturz vom Hochhaus und sinniert dann über das Leben, die Zeit und die Unendlichkeit. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit. Zeit. Zu sterben. Und Harrison Ford schaut nur und wird sichtbar immer mehr erfasst von der Melancholie, der Vergänglichkeit. Wer sind wir? Diese großen Fragen, man sieht sie alle in seinem Gesicht. Spätestens mit dieser grandiosen großen Szene vor 35 Jahren war Harrison Ford nicht nur im Kino-Olymp, sondern auch unauslöschlich in unserem Bildergedächtnis angekommen.